Ja, ich würde sagen, wenn ihr für Gin, Wodka, James Black, Ilse Hondo oder Kier seid, Daumen hoch. Hallo und herzlich willkommen zum 78. Colincast. Heute geht es um die vergessenen Charaktere. Fünf Charaktere wollen wir heute genauer beleuchten, mal schauen, wie sie früher in der Handlung von Detective Conan integriert waren, was sie heute noch für Auftritte bei Detective Conan haben, was ihre Höhepunkte in der Laufbahn bei Detective Conan waren. Ja, und da möchten wir uns zunächst einmal genauer die Charaktere Gin, Wodka, James Black, Eske Ondo und Kir anschauen, die ja auch schon seit längerer Zeit nicht mehr im deutschen Manga aufgetaucht sind. Der ganze Conan-Cast hier bewegt sich auf dem Stand von Band 81, also dem aktuellen deutschen Manga-Stand. Und diskutieren möchte ich heute natürlich nicht alleine, sondern mit dabei ist heute auch Clemens. Hallo Clemens. Ja, seid gegrüßt. Dann begrüße ich noch Olli. Hallo Olli. Hallo. Liebes Team, hallo liebe Hörer. Und zu guter Letzt auch wieder dabei unser Stargast. Hallo Kevin. Wunderschönen guten Abend. Gut, dann beginnen wir direkt mit dem ersten Charakter oder den ersten beiden Charakteren. Das sind in diesem Fall Gin und Wodka, die wir ein wenig zusammen abhandeln möchten, da sie doch sehr eng miteinander verknüpft sind. Alle, die den Manga kennen oder den Anime, dürfen das mit Sicherheit wissen. Und da wird uns zunächst Olli die beiden Charaktere ein wenig genauer vorstellen. Ja, Gin und Wodka gehören, wie gesagt, zur schwarzen Organisation. Gin ist ein ja relativ wichtiges Mitglied der Organisation und ist auch mit Anokata, dem Boss der Organisation, ja, in ziemlich engem Kontakt. Gin ist ein eher sehr aktives Mitglied und ist allerdings auch genauso kaltblütig, weil er keine Probleme damit hat, irgendwelche Leute zu erschießen. Ja, er ist allerdings auch recht clever, muss man sagen, weil er Conan schon das ein oder andere Mal auf die Schliche gekommen ist. Ja, früher war ja Gin, wie schon gesagt, recht aktiv, damals gleich im ersten Auftritt mit der Achterbahn oder dann in dem Zug oder auch bei dem Fall mit Pisco und zuletzt im Mystery Train dann schon eher nicht mehr. Da hat er sich ja dann recht vornehm zurückgehalten und hat nur am Bahnhof rumgestanden, ist dann natürlich, ja, die Frage, warum konnte es halt dazu kommen, dass der früher so aktive Gin jetzt eigentlich mehr nur noch eine Nebenrolle in der Organisation einnimmt und ja, gar nicht groß in der Handlung im Mystery Train beteiligt war. Ja, das ist ja die große Frage. Mystery Train war ja nur am Rand zu sehen, stand dann daneben, hat auf den Zug gewartet oder die Schlange, wie er ihn ja bezeichnet hatte. Dann gab es ja von Aoyama ein paar Anspielungen von wegen Aihaibara bzw. Sherry oder Shiomiano, wo dann das Bild nochmal im Hintergrund zu sehen war, aber so große Entwicklung gab es da ja nicht. Und auch bei dem Kaufhausfall damals ist ja auch schon eine Weile her, der Kaufhausfall, wo er dann mit Kir in seinem Porsche saß, da spielte er ja auch mehr nur eine Nebenrolle. Das Hauptgeschehen spielte sich im Kaufhaus ab mit Jody Okia, dem Narben-Akai, beziehungsweise Bourbon natürlich. Und Gin saß dann mit Kir nur im Porsche rum, wusste von gar nichts, hatte keine Hauptrolle mehr, gar nichts. Wo er früher ja noch total im Zentrum stand. Ich erinnere mich an das Wiedersehen mit Aihaibara oder auch das großartige Duell mit Shuichi Akai, der aus über 600 Metern auf Gin schießt. Sowas gibt's heute gar nicht mehr. Nicht zu vergessen natürlich auch die großartige Koordinationsarbeit bei der Befreiungsaktion von Kir. Alles Vergangenheit, heute absolut im Hintergrund, leider, wie man sagen muss. Oder wie ich sagen möchte. Ja, kann ich auch nicht verstehen, dass Gin da so zurückgegangen ist, sage ich mal. Weil gerade auch im Mystery Train, wo ja die Jagd auf Sherry noch war, hätte er ja eigentlich auch selbst mit im Zug sein müssen, weil er ja das Ziel hat, sozusagen Sherry zu fangen. Und deswegen ist das ja eigentlich auch sein Ziel. Und da hätte er ja eigentlich groß mit dabei sein müssen, weil er ja auch mit ihr auf dem Dach des Hilo City Hotels damals direkt konfrontiert wurde. Ja, ich denke, das große Problem beim Mystery Train war aber, dass Aoyama hier vor allem Bourbon ins Zentrum rücken wollte, damit der dort seine Enthüllungsshow abliefern kann. Und Jin sollte da nicht dumm im Weg rumstehen, beziehungsweise wenn Jin da auch noch mit im Zug gewesen wäre, dann hätte er noch mehr Fronten gehabt. Der hatte ja schon das Problem mit Bourbon und dem eigentlichen Fall, wo ja Kogoro noch mit verwickelt war. Dann noch die Sache mit Wermut und Yukiko. Und er hatte so viele Punkte, dass er Jin und Wodka wahrscheinlich weggeschickt hat aus seinen Überlegungen damals und gesagt hat, komm, die packe ich irgendwo an den Rand. Hauptsache, sie tauchen auf, sind alle zufrieden. Bring noch mal was von damals hoch, so wie das ja mit Itakura auch der Fall war, der auch im Zug kurz angesprochen wurde. Ja, und dann sind alle zufrieden. Ich war sehr zufrieden, ja. Mit Jin oder mit dem Mystery Train? Nee, mit Itakura. Das hat mir sehr gefallen. Und ich liebe es, wenn er alte Dinge aufwirft, von denen ich immer denke, das hat er schon lange selber vergessen, aber auf einmal, oh, er weiß ja noch, was ich weiß. Und dann, schön. Warst du denn auch zufrieden damit, dass er Jin mit dem Bild von Sherry im Hintergrund gezeigt hat? Ja, ein bisschen, ja, vielleicht. Ich war vor allem zufrieden damit, dass Kaito Kid aufgetreten ist. Ah ja, das ist ja ein anderes Thema. Der ist ja nicht in Vergessenheit geraten, so wie Jin und Wodka. Ja, aber auch da gab es ja kein großes, großen Auftritt von Jin, nix. Eigentlich hätte er, so wie ich das bisher verstanden habe, die ganze Sache auch koordinieren können. Das ganze Team Bourbon. Auch wenn die natürlich unterschiedliche Teams sind. Ich meine, Jin und Wermut handeln ja in unterschiedlichen Bereichen, wie man ja schon häufig gesehen hat, was ja nicht zuletzt auch durch den Kaufhausfall in den Vordergrund getreten ist, wo die beiden ja nichts von den Handlungen der anderen jeweils wussten. Fand ich wirklich schade, dass er dort nur am Rand stand, genauso wie Wodka, der ja mehr als dumm aus der Wäsche geguckt hat und gar keine Szene hatte, nicht mal ansatzweise eine Szene hatte. Also ich sehe da folgendes Problem, nämlich dass Akai nicht mehr vor seiner Nase rumtanzt. Das ist das Problem. Wenn Akai da rumlaufen würde und Jin wüsste das, 100% er sieht ihn und dann flippt er wieder aus und dann holt er wieder sein Gewehr und dann, ja, doch, daran liegt es. Dann glaube ich fest dran. Dann ist Jin jetzt arbeitslos, weil Shuichi Akai tot ist. Das ist meine Meinung, ja. Deswegen hat Aoyama ihn aus dem Verkehr gezogen. Okay. Richtig. Weil Akai nicht so vor seiner Nase rumläuft, darum ist Jin in eine tiefe Depression verfallen und kann nicht mehr einen bösen schwarzen Mann spielen. Daran liegt's. Jin ist ja immer, hat immer so eine Aversion gegenüber Spione und hasst diese ganzen Leute, die abhauen, wie zum Beispiel Sherry. Also er hasst diese Gegenteil von Loyalität. Hassen wir alle. Ich denke immer, dass die Beziehung zwischen Jin und Akai viel, viel intensiver ist als die zwischen Jin und Aihaibara. Von daher denke ich, darum ist er so im Hintergrund. Weil ihn einfach Akai viel mehr in den Finger juckt. Das ist ja auch ein längerer Hass, der da sitzt. Bei Aihaibara ist es ja aktuell, weil sie ja aus der Organisation ausgetreten ist. Vielleicht war da vorher noch was, das kann meinetwegen sein. Weiß man noch nicht. Aber der große Hass kam ja erst, weil sie da geflüchtet ist. Und bei Akai, die kennen sich ja seit Akai damals vor 5 Jahren da war. Und der hat eine ordentliche Karriere bei der Organisation hingelegt. Er war ähnlich scharfsinnig und das störte ein bisschen Jin, der ja auch eine sehr wichtige Position da inne hat und die vielleicht gefährdet sah. Denn Rai sollte ja mit Jin sogar zusammenarbeiten, wozu es dann aber nicht kam, da ja ein gewisser Camel die Sache vermasselt hat. Ja. Und früher war das ja immer so, dass Shinichi Kodo, also die Hauptperson, auf Jin und Wodka ja mehr oder weniger irgendwie zufällig traf. Das ist ein entscheidender Punkt. Also er trifft irgendwie Jin und Wodka bei ihren Geschäften. Das waren zum Beispiel so verschiedene Transfers. Da muss ich kurz mal aushebeln. Ja, also bitte? Ein entscheidender Punkt ist das nicht. Alles in Konnen. Shinichi trifft alles zufällig, ja. Er hat alle 300 Mörder zufällig getroffen. Er hat alle Leichen zufällig getroffen. Also das kann ich so nicht als Argument. Aber ich dachte an die anderen Organisationsmitglieder, die ja bewusst die Gegend von Conan aufgesucht haben, Was, also um das in so einen Vergleich herzustellen. Hat sich einfach so entwickelt, weil Conan ja viel stärker damit drinsteckt jetzt und früher gar keinen Kontakt hatte mit der Organisation. Jetzt hat er Bourbon vor der Haustür. Ach, so war es gemeint. Alles andere. Also, da ist einfach viel regerer Austausch. Und damals war es eben mal so, also bei dem ersten Treff zumindest, die Organisation hat das Geld kassiert. Also die haben etwas erhalten für ihre Dienstleistung. Also ja, zum Beispiel dafür, dass sie diese Kassetten oder diese Aufnahmen von Bestechungsgeldern eines Unternehmens da hatten, die ja der Firmenboss, also mit dem Waffenhändler oder so, gerne wiederhaben wollte. Also als Erpressungsmittel hatten die Organisation das. Und bei dieser Zugfahrt, die ja Olli zu Beginn angesprochen hat, dem Shinkansen, da war ja diese Frau, die Kundin, an Gold interessiert. So war das doch, oder? Also die hatte irgendwelche Papiere oder so, aber das war irgendwie alles gefälscht. War ja eh nur eine Bombe, ne? Und also die haben immer Geld kassiert, genauso wie bei Masami Hirota. Die haben schön einen Banküberfall gemacht und die Milliarde Yen, die sollte die Organisation dann kassieren. Im Gegenzug würden die Schwestern dann frei sein, was dann auch nicht der Fall war. Also die Organisation legte immer rein, ja. Heißt ja erstens, dass die Organisation mittlerweile genug Geld hat, um bestimmte Ziele zu verwirklichen. Möglich. Vielleicht um Itakura 2 zu bezahlen. Genau, und das ist wieder eine Änderung, ne? Plötzlich ja, sind die interessiert an Itakura, ein Softwareprogrammierer. Jetzt haben die Kohle und geben dafür etwas in Auftrag. Aber da gebe ich nicht, wie formuliere ich das? Also, ich gebe da vor allem die Schuld an, klar, an Aoyama, aber er ist halt so, ach, ich mach mal noch das rein und ui, die Serie wird immer länger, okay, ich mach das noch rein und er zieht die Story in die Breite. Ja, und darum passieren irgendwelche Dinge und also ich glaube, am Anfang war Jin auf jeden Fall der Oberbösewicht, der Chef und alles. Ja. Das war Jin. Klar. Er hat sich zwar die Finger schmutzig gemacht, aber ich meine, er war ja skrupellos. Aber so haben wir ihn kennengelernt. Er war der APTX-Einflößer. Er war der Hauptbösewicht, der dafür verantwortlich ist, dass Shinichi jetzt Conan ist. Er war der Antagonist. Und jetzt ist er nur noch eine halbe Puppe. Und die haben ja, ich weiß nicht, die waren ja die Mitglieder, die wirklich direkten Kontakt mit Shinichi Kudo hatten, ganz am Anfang. Später, ich weiß nicht, hatten da überhaupt noch Mitglieder Kontakt zu Shinichi Kudo als wirkliche Person? Nee, wie denn? Ja. Organisationsmitglieder auf jeden Fall nicht. Es waren nur Jin und Wodka. Und Wodka später dann ja nochmal indirekt mit Shinichi auf dem Schiff, ja. Wobei das ja nur Heiji war, ne? Also, aber immerhin, immerhin hat sich Wodka nochmal an Shinichi erinnert. Ja, im Gegensatz, ne? Also zu Jin. Ihm ist es durchaus noch in Erinnerung geblieben. Intelligente Person mit Amnesie, aber vielleicht funktioniert Jins linke Gehirnhälfte besser als die rechte. Nun. Ja, der ist mehr der rationale Typ. Das sind Mutmaßungen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Worauf ich aber eingehen möchte, ist einfach, dass die Organisation ist viel zu groß geworden. Jin fehlt sein natürlicher Feind, der Akai. Und das ist meine Meinung und Vermutung dazu. Wenn ich mal was anderes Verrücktes einwerfen darf, ja. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass Jin vielleicht durch Kir in den Hintergrund gerückt sein könnte. Denn seit Esuke und Kir, zu denen wir auch noch später kommen, aufgetreten sind, hat Jin ja auch keine richtigen Glanzmomente mehr. Ich meine, er hatte er hat nur die Kontrollen gehabt, ne? Er hatte die Kontrolle in der Hand und damals hat er sich noch das Duell mit Shuichi Akai geliefert, der ihn ja abgeschossen hat, aus so und so viel Metern Entfernung. Aber seit Kir... Weißt du die genauen Zahlen nicht? 650. War das nicht... Aber heißt das nicht eher angeschossen? Was hatte ich gesagt? Ja, angeschossen. Abgeschossen. Ja. Die kugelsichere Weste abgeschossen. Genau. Und seitdem ist Jin ja auch gar nicht mehr so doll dabei. Der kümmert sich nur noch um Kir und den ganzen Hintergrundkram. Ja, ich glaube, Jin ist in die Verwaltung zurückgerückt. Da, wo er hingehört eigentlich, ja. Ich würde sagen, Jin ist so eine Art Personalchef, kann man noch sagen, oder? Ja. Er ist dafür zuständig, dass der Laden auch läuft, ja, und jedes Mitglied quasi seinen Job durchführt. Und er ist der Buhmann, den alle hassen, aber er kann sich durchsetzen. Ja. Das mit dem Personal könnte ja sogar durchaus sein, weil er ja von Anokata damals den Auftrag bekommen hatte, Pisco umzubringen. Personal, ja. Von Pisco. Das war also dann die fristlose Kündigung, ja. Oder wie ist das? Ja, Kündigungsschutz gibt's wohl da nicht, ne? Also einen Betriebsrat würde ich auch mal aufstellen lassen wollen. Naja, da sind noch ein paar arbeitsrechtliche Diskrepanzen. Um vielleicht mal auf Wodka, den zweiten Mann hier im Bunde, zu sprechen zu kommen. Denke ich mal, das dürfte keine große Relevanz darstellen. Er hängt ja sehr stark mit Gin zusammen. Und demnach, dadurch, dass Gin aus dem Zentrum... Ist auch irgendwie wie so ein kleines Kind neben Gin. Also manchmal ist er recht abhängig von Gin, ne? Ja, sehr, sehr abhängig. Ja. Das ein kleines Kind. Ich glaube, er mag und vertraut ihm einfach nur sehr. Ja, genau. Also kleines Kind. Ja, sein größter Auftritt, den ich jetzt so im Hinterkopf noch habe, ist das Zusammentreffen mit Sherry, damals auf dem Dach, wo er das ja teilweise ein bisschen leiten sollte, als genau, Gin stellvertretend. Conan angeschossen wurde. Ja, der hat gemerkt, dass sich Sherry am Boden so am Schnee entlang zieht und dann, hey, bleib stehen. Ja. Und schießt dir nochmal ein paar Kugeln. Und dann eben die Übergabe mit Itakura, wo Gin aber im Endeffekt dann auch die Fäden ziehen musste, weil Wodka nicht intelligent genug war. Aber der Fall war schon eher Wodkas Moment quasi. Er hat ja eigentlich fast den gesamten Fall, war er die Kontaktperson zu Conan. Ne? Aber dadurch, dass Gin aufgetaucht ist am Ende, hat man auch wieder die Abhängigkeit gesehen, dass er die Organisation... Ja, er kann es nicht alleine machen, ne? Nee, er kann nichts. Wurde mir damit so übermittelt. Ja, Gin hat es einfach nicht geschmeckt, dass irgendwie plötzlich eine Terminänderung vorgenommen wurde, ohne es mit ihm abzusprechen oder so. Und dann muss natürlich der Chef da auf jeden Fall auftauchen, ne? Weil so geht das ja dann nicht. Ja. Also, Wodka wurde in meinen Augen ganz klar von Gin verdrängt, der ja auch verdrängt wurde. Also, die hängen alle zusammen. Ja, vor allen Dingen aber auch, weil ja dann Gin am Ende in dem U-Bahnhof sozusagen erstmal Wodka über alles aufklärt. Ne, wozu ist das Klebeband da, deine Fingerabdrücke und Speichel ja, und so. Ne? Also, er macht Wodka zum richtig Detten runtergebracht da, also. Da so. Boom! Zu Recht. Weil Wodka hat ja angenommen, er hätte also die Uhrzeit bestimmt und hätte doch noch alles in der Hand. Aber Gin hat ihm vor Augen geführt, dass seine Nase herumgeführt wurde. Und zwar sein Gegenüber, also der Ermittler, wie er Gin nennt, oder dieser Detektiv, das quasi Ganze bestimmt hat. Genau, das hat Wodka nicht geschnallt, ja? Ja, Wodka ist halt mehr nur so ein Handlanger sozusagen von Gin, also so eine ausführende Person. Der doofe Dicke, ne? Und jetzt ist er ein Handlanger des Handlangers gefühlt. Ja. Denn Gin ist ja auch nicht mehr heutzutage. Nicht mehr, leider, ja. Ja, vielleicht erfahren wir ja bei, falls Wodka tatsächlich noch irgendwann seine Vergangenheit bekommt, also eine Geschichte dazu, oder sonst irgendwie nochmal seinen Moment, dass wir ihn endlich mal sehen, ohne diese Sonnenbrille und seinen Hut. Nochmals beim Einstellungsgespräch, oder was? Ja. Genau. Genau. Darfst du dir gerne wünschen. Ich möchte jetzt wirklich weitermachen mit dem nächsten Charakter. Wir haben ja noch einiges hier im Petto. Da möchten wir zunächst einmal auf Eske Ondo zu sprechen kommen, der auch schon längere Zeit nicht mehr zu sehen war. Warum das der Fall ist, das wird uns jetzt Kevin kurz erklären. Ja, Eske Ondo ist schon eine Weile her, dass er da war. Sein Debüt feierte er in Band 49, ist also auch eine Weile her. Und bei ihm war es so, dass er sich auf der Suche nach seiner Schwester Hidemi Hondo, die wir als Pier oder Mizunashi Rena kennen, nach Japan gegeben hat. Und ja, da geht es los. Das ist eigentlich sein ganzes Ziel, weshalb er sich in Japan befindet. Während seines Aufenthalts macht er aber noch ein paar Entdeckungen. Nämlich hat er dann gemerkt, hoppla, seine Schwester ist ja beim CIA und hoppla, der Vater ja auch und hoppla, außerdem ist da noch eine Ranmori, die ich ganz gern habe und hoppla und hoppla und hoppla und hoppla stimmt wirklich, denn Eske Ondo ist sehr ungeschickt, beziehungsweise manchmal kommt es einem so vor, als würde er diese Ungeschicktheit spielen, sodass er gerne mal wichtige Telefonate aus Versehen beendet, unglücklicherweise hinfällt oder auch mal ja ganz komische Sachen passieren. Wichtig ist aber auch der Fall mit der Leukämie und dem Blutgruppenwechsel. Der vor diesem war nämlich noch nicht sicher, beziehungsweise für Eske war nicht sicher, ob diese Person, die er sucht und die er gefunden hat, wirklich seine Schwester sein kann. Dadurch wird er sich dann aber sicher, Er findet Informationen über seine Schwester, über seinen Vater, auch über die Detektei Mori kommt er voran. Und er kann auch ein paar CIA-Tricks anwenden, wie zum Beispiel, dass er durch Handauflegen Puls misst, wobei Puls messen wirklich kein CIA-Trick ist, also muss ich mir ehrlich sagen. Und aber auf jeden Fall kann er sie anwenden und wendet sie auch an, auch bei Kindern. Ich glaube, bei Colin hat sie aber nur Rena angewandt. Ja. Genau, ja. Ich erinnere, ja. Und ja, also trotz Tollpatschigkeit hat er immer noch Drang zur Wahrheit und er findet das hier auch im Krankenhaus. Ja, und als er sie dann letzten Endes finden konnte im Krankenhaus und dort auch weitere Einzelheiten sowohl mit ihr als auch mit dem FBI durchsprechen konnte, beschließt er dann in die USA zurückzukehren und dort dann irgendwann dem CIA beizutreten, um dann wie seine Schwester, wie sein Vater für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man über Eske spricht, dass der schon total in Vergessenheit geraten ist, also auch wirklich. Ich meine, der spielt ja keine richtige Rolle mehr in der Handlung, hat er auch nie wirklich eine gespielt. War ja auch nur eine Nebenrolle von Kehr, mehr oder weniger, hatte ich das Gefühl. Ja, genau, er war immer an diese Handlung rund um seine Schwester gekoppelt, also mit ihr. Und sobald, das war sein Motivationsgrund, warum er sich da in dem Umfeld da bewegt und forscht. Und sobald das die Sache dann gegessen ist, unter Dach und Fach ist und herausgekommen ist, ja, er löscht dann quasi jegliche Motivation, also, und er verliert seine Relevanz, wenn nicht Aoyama irgendetwas Neues erfindet, rund um seine Person, diesen Charakter und weitere Hintergründe, vielleicht um den Vater und so weiter. Ansonsten, genau, wie Kevin schon sagte, ist er in den Vereinigten Staaten jetzt und strebt die Ausbildung als CIA-Agent an. Jawohl. Und normalerweise dauert das ja erstmal ein paar Jährchen. Und da wir ja wissen, dass die Charaktere nicht altern... Schon mal probiert, Clemens? Ja, bitte. Ja, beim CIA-Anfang dauert ein bisschen, ne? Ja. Bewerbung. Ich weiß aber auch nicht wirklich, ob Aoyama noch plant, ihn in der gegenwärtigen Handlung zurückzubringen oder ob er nicht eventuell in einem späteren Ausblick in die Zukunft, was ja am Ende eventuell kommen könnte, ihn noch mit unterbringt, vielleicht um eine angefangene Liebesgeschichte zu beenden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er mit Sera irgendwie zusammenpasst. So als Idee. Ah, ich dachte gerade, du hast es von Ran besprochen und ihm. Nee, bei Ran auf jeden Fall nicht. Das dürfte ja relativ klar sein, dass sie mit Shinichi zusammenkommt. Ich meine, es ist ein Manga, aber es ist relativ klar, ja. Aber eigentlich gefiel ja Eske Rans Charakter ganz gut und das ist ja wohl eine ganz andere Welt als die von Sera. Ja, weiß man nicht. Beide haben so ein bisschen, lassen auch gern mal die Fäuste und Beine sprechen, von daher. Ach so. Aber ja, man hat ja noch Zeit, die Charaktere zu entwickeln. Ein paar Bände hat er noch. Ja, er hat noch ein bisschen, ja. Drastisch, sag ich mal, weil Sera ist ja intellektuell doch mehr auf Draht als Ran und... ein bisschen, ja. War auch nur eine grobe Idee, also ich wollte damit einfach klar machen, dass ich glaube momentan, dass er nicht noch in die Handlung zurückkehrt, sondern vielleicht in einem Ausblick später, da er ja auch recht schnell wieder aus der Handlung ausgestiegen ist. Ich meine, Band 49 ist er reingekommen, Band 59 oder 60 ist er abgehauen. Mehr oder weniger unfreiwillig, denke ich mal. Direkt vor Okias Debüt ist er abgehauen. Ja, er war ja immer sehr unbeliebt bei den Fans. Also wenn ich mit Fans über Eske spreche, höre ich immer, dieser Charakter, der soll nie wieder, der schlechte Charakter, der soll nie wieder auftreten. Wir beziehen nur Fanäußerungen. Genau. Ja, das war ein Zitat. Das war ein Zitat, ne? Ja, okay, cool. seine größten Momente waren ja die Gegenüberstellung mit Kehr und eben das Liebesgeständnis, das er Conan gab, dass er eben Ran liebt. Ansonsten hat er ja nichts Großes, keine großen Erinnerungsmomente. Das Geständnis hat er ja nicht Ran gemacht, er hat es ja nur... Conan erzählt. Genau, also da nochmal Klarheit schaffen. Und sie gerne mitnehmen würde oder so. Er würde sie gerne mitnehmen. Ja. Ich denke, dass Eske vor allem von den Fans verdrängt wurde, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ja. Und dass vielleicht Masumi Sera ein Ersatz für ihn darstellt, dass Aoyama damals versuchte, jemanden an die Seite von Ran und Sonoko zu packen. Und das mit Eske nicht so richtig geglückt ist. Und deswegen hat er sich jetzt überlegt, dann nehme ich mal Masumi Sera und versuch's nochmal. Und jetzt ist es geglückt. Nehme ich mal an. Also ich bin erstaunt. Also ich wusste nicht, dass die Resonanz von Fans so negativ gegenüber Isuke Hondo ist. Also kann doch nur meine Auffassung sein. Ich mag Isuke eigentlich relativ gerne. Ich auch. Aber so was ich bisher gehört hatte, vielleicht hört man auch nur diese eine Seite. Kann gut sein. Ist ja immer so. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr den Cast hört und Isuke mögt oder nicht, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann wissen wir das. Auf YouTube, ne? Wer Isuke mag, Daumen hoch oder wie man ist. Ja, aber ich musste noch mal etwas widersprechen, Philipp. Ja. Du sagtest am Anfang, mit allem, was du sagst, klingt plausibel, hast du auch recht teilweise, aber du sagtest, Isuke wäre so in Vergessenheit geraten von uns. Finde ich, ja. Ich denke nicht, nein. Obwohl er nur so einen kurzen, so eine kurze Auftrittsspanne hatte, ist er, denke ich, sehr wohl noch sehr stark im Gehirn geblieben. Also ich denke nicht, dass ihn Fans der Serie, auch nur der Serie, vergessen haben. Ich denke, obwohl er kurz war, es war sehr prägnant und sehr nett. Fordernd. Also ja, man hat ihn schon fordernd reingebracht. Also man kam nicht um ihn rum. Also er war immer sehr penetrant da, wenn er da war. Das sowieso, ja. Das hat ihn ja ausgemacht. Ja, genau. Von daher denke ich schon, dass er sich profilieren konnte. Sehr wohl profilieren konnte. Aber eben, ja, der Rottenwind hat aber wohl gefehlt, wie du sagst. Dann, was sagen die anderen darüber, wann er wohl wiederkommen könnte oder wie überhaupt oder was? Also ich denke mal, wenn er wiederkommt, dann nur im Rahmen, wenn es auch wieder um Kia gehen wird und sonst hat Isuke ja eigentlich gar keine Verbindung zur Story und ja, die CIA ist auch nur drinne, weil Kia dort halt mit drin ist, also irgendwie alles hängt sozusagen am Punkt Kia und deswegen... Ich warte noch auf den Tag, an dem die NSA mit reinkommt. Okia gehört zur NSA. Hört alle ab. Und Wermut auch. Ja, gut. Also, denke ich, gehen wir direkt weiter zum nächsten Charakter, der da damit ja auch direkt zusammenhängt. Das ist Kir. Da möchte ich kurz den Charakter einmal vorstellen. Also Kir dürften wir alle kennen, ist damals mehr oder weniger unfreiwillig mit Conan in Kontakt getreten, dadurch, dass dass sie jemand nachgestellt hat, damals jeden Tag geweckt hat. Wir erinnern uns alle an den Fall, der damals in Japan als Special ausgestrahlt wurde. Ja. Kogoro ermittelte, Conan klebte eine Wanze an die Tür, die ist dann unter ihrem Schuh hängen geblieben. Conan hat so wieder Kontakt mit der Organisation aufgenommen, endlich mal wieder, nachdem ja der ältere Fall mit der Konfrontation von Wermut und Jody schon ein bisschen her war, gab es wieder ein Lebenszeichen von der Organisation. Und zack, war Kir da. Es gab ein großes Aufeinandertreffen, bei dem Conan dann die Wanze mehr oder weniger schnell entfernen konnte. Mit Shuichi Akais Hilfe, wie ich ja schon angedeutet hatte. Da gab es ja dieses große Aufeinandertreffen da auf dem Dach vor der Detektei. Der Oberhammer. Relativ schnell ist Kir dann auch im gleichen Fall noch ins Koma gefallen und blieb da auch eine ganze Weile, bis dann die Organisation kam und Kir wieder befreien wollte und es auch geschafft hat, mit Hilfe des FBIs, mehr oder weniger unfreiwillig, eher unfreiwillig. Ja, dann sollte sie Shuichi Akai töten, hat das auch vollzogen am Raiha-Bergpass und später tauchte dann ein Mann auf, der wie Shuichi Akai aussah, weswegen Kir natürlich in Verdacht geriet und mit Jin vor das Baker-Kaufhaus zog und dort permanent von ihm bedroht wurde. Sah ich ja noch ein kleines Lebenszeichen von ihr, dass sie dem FBI mitgeteilt hat, dass Bourbon jetzt auf den Plan getreten ist und seither herrscht von ihrer Seite aus Funkstille. Also kein weiterer Auftritt, kein gar nichts, komplett verschwunden. Ich denke mal, sie steht jetzt immer noch sehr stark unter Beobachtung und kann deshalb nicht großartig agieren sozusagen. Und genau. Ja. Und genau unter diesem Punkt, unter diesem Punkt handelt Aoyama nämlich. Ja. Er sagt sich das so, in der Hoffnung, das denken ja andere Fans bestimmt auch so. Und dann ist alles gut. Aber ist nicht gut. Auf der anderen Seite muss sie ja jetzt dann auch, wenn sie ist ja bei der CIA und sie muss dann jetzt wahrscheinlich erstmal in der Organisation ermitteln und... Ja, CIA am Arsch, also am Popo. Ich meine, also im Ernst mal, die hat einmal angerufen, von wegen ein neuer Spürhund. Also entweder die ist tot oder... Kann gut sein, ja. Aber so wirklich viel wusste man über sie ja auch nicht. Also ich meine, ihr größter Auftritt, das sind wir uns wahrscheinlich einig, war ihr erster Auftritt, wo sie Kokoro engagiert hat. Seitdem kam ja nichts Großes mehr, nicht mal was halbwegs Großes, was man damit vergleichen könnte. Vielleicht die Tötung von Akai noch, aber das war auch mehr eine Randnotiz als alles andere. Aber ich finde Kia als Charakter schon ganz nett konzipiert. Ja, als Charakter. Also sie hat noch Potenzial, muss ich sagen. Aber nicht so, wie Aoyama sie gerade da wandelt. Also bei ihr zeigt er wirklich null Interesse an Integration oder an genau das Potenzial, was sie hat. Das will er ja gar nicht anwenden. Ich hatte das aber schon ein paar Mal angesprochen, dass ich nicht glaube, dass Kia tot ist, da Aoyama sonst ja die ganze Kia-Arc verschwendet hätte. Das mit dem Koma, die Rückschleusung, das wäre ja alles für nichts gewesen. Nö, so ist es eben im Leben manchmal. Ja, aber manchmal macht man etwas und dann ist halt doch nichts. Aber Aoyama wird nicht 10 Bände darauf verschwendet haben, sie da wieder zurückzubringen, nur weil dann am Ende jemand stirbt oder sie stirbt. Ich finde, darum geht's gar nicht. Es geht darum... Aber Aoyama geht's darum. Es geht darum, nicht darum, dass jemand, den man über 10 Bände hinweg zurück ins Leben gebracht hat, dass der unbedingt weiterleben muss. Es geht eher darum, die Geschichte war der Oberhammer. Das hat gefesselt und das hat Geld eingebracht. Das sowieso, ja. Geld ist ja ein großer Faktor im Leben von Aoyama. Also ich finde, sie könnte auch tot sein. Ich denke nicht. Okay. Und ich glaube, sie wird nochmal einen größeren Auftritt haben, denn sonst... Ich wünsche es mir. Würde Aoyama diese Person nicht da eingeschleust haben und so einen großen Wirbel um sie gemacht haben, der jetzt, wie wir alle festgestellt haben, total verflogen ist. Wahrscheinlich der Charakter, der am größten angekündigt wurde und der jetzt der Sturm am weitesten gelebt, ist. Ja? Selbst bei Jin ist es ja nicht so, dass er total im Hintergrund ist. Er hat ja noch seine Auftritte. Er taucht noch auf. Es sind eben nur die obligatorischen Auftritte. Ja, und Kia hat ja... finde ich auch immer schön, wie locker sie bleibt, wenn sie Jin gegenüber ist. Hin und wieder sieht man vielleicht einen Schweißtropfen, aber sehr selten. Und die letzte Szene war ja auch in dem Porsche gegenüber des Kaufhauses, nicht der Raya Bergpass, oder wie wurde das vorhin gesagt? Oder der Anruf, meine ich. Wo sie dann eben einfach eine ganze Zeit lang eine Pistole an den Kopf, wo ihr diese Pistole an den Kopf gehalten wird. Und ja, sie da ziemlich zuversichtlich ist, weil sie weiß, dass ja die Silver Bullets da auf der anderen Seite sind. Und Aber ich denke, das ist in der Organisation normal, dass man so eine Waffe an den Kopf gehalten bekommt. Also ja, wird mir so vermittelt. Ja, inzwischen... Ich bin fast deiner Meinung, ja. Ist das, das stimmt, geläufig. Also damit haben die keine Probleme. Also Jin hält ja auch Wermut wie Knarre an den Kopf. Wodka hatte auch von Jin. Ja. Ja, wir kennen ja die ganzen Fälle. Alle, immer Waffen. So viel Gewalt im Spiel. Wünscht ihr euch denn, dass Kir nochmal zurückkommt? Oder denkt ihr, die kann man jetzt getrost irgendwo in den weiten Organisationen versenken? Nein, also bitte zurückkommen. Also ich wünsche mir, also sie auf jeden Fall nochmal zu sehen, sollte sie irgendwann sterben. Also, dass wir wenigstens mal sehen, was sie überhaupt in der Organisation treibt. Da wir halten überhaupt keinen Blick, seitdem sie eingeschleust wurde. Wir haben sie nur einmal am Hafen gesehen, wo sie von jemandem beobachtet wurde und Junior den Auftrag erteilt hat, Akai zu erschießen. Aber sonst erfahren wir nichts, was sie denn eigentlich so einen guten Tag lang so macht, außer drei Buchstaben oder wie viel Buchstaben SMS-Nachrichten zu schreiben. Also... Ich weiß auch nicht. Ich meine, seit sie die Bourbon-Nachricht an Jody, meine ich, übermittelt hat, ist ja auch schon eine Weile her, seitdem hat man ja nichts von ihr gehört und sie hat nicht mal irgendwie irgendwas geschrieben über Gin oder Wodka oder Wermut oder Bourbon, was man ja hätte machen können. Auch wenn sie unter Beobachtung steht. Sie hat es ja mit Bourbon ja auch geschafft, das zu übermitteln. Ja. Und jetzt schafft sie gar nichts. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig. Oder es ist eben nicht wichtig genug für die Story, wobei man natürlich auch nicht weiß. Falls sie es getan hätte, sollte es irgendwie der Leser nicht erfahren oder ich weiß es nicht. Also ich denke, wenn man sagt, es ist nicht wichtig genug für die Story, das ist ja egal. Wir wollen sie ja einfach nur sehen. Aber auch, wir wollen das hören, genau. Irgendein Quatsch. Ob die was Relevantes hat oder nicht. Hauptsache, es kommt mal, hey, Aoyama hat nicht vergessen, dass da ein Spitzel für das FBI eigentlich da erste Handinformation haben sollte, aber nicht hergibt, aus welchen Gründen auch immer. Man könnte auch sagen, okay, ist Kier wieder wirklich übergelaufen oder, aber Kier hat ja immer beteuert, nein, sie kämpft zuerst für ihre eigenen Ziele. Ja, also ich find's auch ein bisschen, ja, merkwürdig jetzt sozusagen, dass erst so ein großer Aufriss gemacht wird, darum Kier wieder in die Organisation einzuschleusen und dann hört man gar nichts mehr. Also das, ich denke, es wird auf jeden Fall auch noch irgendwas kommen, weil, wie Philipp schon gesagt hat, sonst wäre das alles überflüssig gewesen. Und James Black hat ja sogar, glaube ich, dass er das war, betont, jetzt haben wir einen Fuß in der Tür. Also ja, genau. Sozusagen schon mal ein Stück ist da, um die Organisation zu zerschlagen. Und deshalb denke ich, dass da dann irgendwann nochmal was kommt. Ich hoffe es. Also die große Frage ist, warum wurde Kier denn so verdrängt aus der Haupthandlung? Ich könnte mir vorstellen, wie Kevin schon sagte, dass Aoyama sich eben dachte, ja komm, sie ist in der Organisation, die braucht man nicht sehen, die ist irgendwie da und gut ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch mit der langen Bourbon-Arc zusammenhängt, dass Aoyama sich gesagt hat, komm, ich lasse sie jetzt Bourbon ankündigen, dann ist er dafür 30 Bände, gefühlt. Es gibt ein großes Mysterium um diesen Bourbon und dann braucht sie ja gar nichts machen. Sie muss ja nichts weiter mitteilen, sonst hilft sie ja noch weiter mit zur Aufklärung und das Mysterium ist schneller gelüftet, als es eingeführt wurde. Sie sozusagen nur der Ankündigungspunkt ist, wenn irgendwas Neues in der Organisation passiert. Und dass danach erstmal rauskommen muss, wer denn Bourbon ist. Und dann muss Aoyama ja noch Bourbon in die Handlung reinbringen, was er jetzt ja aktuell versucht nach Band 78 oder 75, wo er das erste Mal aufgetreten ist. Dass er das dann sozusagen ausnutzt und die das Hauptaugenmerk dann erstmal auf andere Charaktere verschiebt, weil Kier ja schon eingeführt ist. Da braucht man ja nichts mehr machen. Könnte man, aber er hält es nicht für notwendig anscheinend. Ja, was ich vorhin aus technischen Gründen nicht zu Ende führen konnte, war eben, dass Kier leider nicht so viel Einblick in das Geschäftstreiben der Organisation gibt, sondern eher anscheinend degradiert wurde dafür, bestimmte Mitglieder anzukündigen, also wieder so Personalangelegenheiten. Und ja, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern man braucht wirklich Informationen, wie man, mit denen man etwas gegen die Organisation in der Hand hat. Ja, es reicht ja auch immer nicht, wenn man nur Namen hat. Also man sollte schon mehr Infos halt haben, als nur, yo, Bourbon ist da, macht mal irgendwie was draus. Und vielleicht spielt sie dann irgendeine Rolle später, weil sie doch vielleicht Informationen weitergegeben hat, die dann Anokata in ganz schöne Schwierigkeiten bringen. Ja, und er dann plötzlich das Projekt ablässt und sich mehr zurückzieht. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem nächsten und vorerst letzten Charakter in diesem Podcast. Das ist der gute James Black. Und da kennt sich Clemens ja besonders aus und deswegen darf Clemens diesen besonderen Charakter jetzt auch mal kurz vorstellen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Sehr schön, dass wir diesen Charakter nun als Finalen haben für diese Ausgabe. Ein geläufiger Name, James Black. Wir kennen ja seine Einführung, wo dann sofort auf James Moriarty auch verwiesen wurde. Also Conan dachte sofort an den Antagonisten von Sherlock Holmes, den Professor Moriarty. Ja, ein großes Tier in dem damaligen Untergrund Londons. Und ja, Black, tja, woran denken wir da? Natürlich an die schwarze Organisation. Das ja auch angeblich der Nachname Anokatas sein soll. Aber diese Information nur am Rande. Es geht ja erstmal darum, wie eigentlich Black so in die ganze Handlung, was da bei ihm abging. Denn wir kennen ja zu Beginn gleich die Verwechslung mit Randy Hawk oder Hawks, ich bin mir nicht mehr sicher. Das war ja der Öltycoon und dieser Leiter der Zirkusshow. Und dieser sieht eben James Black sehr ähnlich und da hat er Schwierigkeiten. Da wird der James Black von Journalisten dann umrundet und Conan und seine Panda! Ja, die Detective Boys, die holen ihn da raus, indem Conan erkennt, dass es ja doch nicht Hawk, der aus Kalifornien kommt, sondern es ist ein Brite an seinem Akzent und Genau, und dann bedankt er sich bei den Detective Boys. Sehr freundlich assoziiert die dann auch mit den Bakers, mit der Baker Street Gang, die ja auch immer Sherlock Holmes begleitet haben. Und würde sie gerne dann auch zum ein Essen im Restaurant einladen. Ja, und das entwickelt sich auf jeden Fall so, dass dann James Black tatsächlich dann noch entführt wird. Und die Entführer wollen ihn eben erpressen. Ja, und Panda ist ein gutes Stichwort. Das hat er nämlich hinterlassen, James Black, für die kleinen Ermittler. Er hat nämlich das P und A markiert mit Blut. An so einem Schlüsselbund oder was war das, Genau, ne? von so einem Tiersouvenir, einem Ja, Löwen. ah, Das genau, nee. Markenzeichen der Zirkusshow. Und genau, P&A, also Panda, Panda. Ja, ein Hinweis dafür, dass eben die Ein Streifenwagen, Hinweis, ein Hinweis. genau, schwarz-weiß sind in Japan und dass die Entführer eben so ein Auto verwenden, das so lackiert ist. Ja, und das ist so der Einstieg, denn am Ende sehen wir ihn sogar, wie er dann auch von Akai abgeholt wird. Also sofort zu Beginn, ein Charakter, dem etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, also der im Zentrum liegt, offensichtlich Connens Intelligenz bemerkt und diese auch wertschätzt, mysteriösen Blicke hat und dann auch am Ende mit diesem komischen Typen aus der Busentführung dann anscheinend was zusammen hat. Tja, wenn das mal nicht obermysteriös ist, doch welcher Fraktion gehören diese Personen denn nur an? Die Organisation, tja, damals wusste man das eben noch nicht, heute ist das schon alles klar, denn es ist nämlich das FBI. Ja, und das ist so der Einstieg von James Black in die Handlung. Also nach der Busentführung, wo ja dann Shuichi Akai das erste Mal, soweit ich weiß, auftritt, nee, ist nicht das erste Mal, aber er tritt da wieder auf und da ist ja auch dann Joey Starling, also die FBI-Agenten kennt man schon. Aber dann kommt eben noch einer und das ist dieser James Black. Ja, also wir erkennen, das ist sehr mysteriös und handlungsrelevant, aber mit der Zeit findet man den eben nicht mehr. Man sieht ihn dann erst wieder in der Sache mit dem Zeugenschutzprogramm mit Ai-Haibara, wo dieses Programm ihr vom FBI angeboten wird nach der Konfrontation mit Wermut. Und da erkennt man wieder Black, sie ist wieder mit Starling zusammen. Komisch, jetzt ist er mal mit Jody und früher mal mit ja, Shuichi Akai. Also das heißt, er gehört dem FBI an. Also da wurde es dann für den Leser erkenntlich. Und da sieht man wieder, Black ist im Hintergrund, denn während dieser Operation, ja, rund um Wermut, also Robin Apple, war nicht so aktiv, also wie Jody Starling und Shuichi Akai, sondern war eher im Hintergrund, aber hat natürlich auch arbeiten müssen, das ist wohl keine Frage. Und ja, und dann ist wieder etwas Pause und Stichwort Kier, wir haben sie besprochen, bei der Handlung rund um Kier, da steigt er erst wieder ein und zwar mit seinem Mercedes-Benz, denn der spielt eine große Rolle, der Wagen, wir kennen es. Der fährt quasi Conan und Jody Starling durch die ganze Stadt, um der Organisation Was für zuvorzukommen. eine herausragende Rolle. Ja, muss man doch sagen. Er musste seine Fahrkünste beweisen und musste auch das Dach öffnen zuletzt. Und ohne seinen Beitrag hätte Conan nichts verrichten können, also nicht Kokoro retten können. Tja, und da hat er eben mit ja, Kiers Enttarnung und der Überlieferung, also als sie stationiert wurde im Krankenhaus, im Hajdu Zentralklinikum, da finde ich, ist der Höhepunkt quasi der Laufbahn Blacks in Detective Conan durch diese FBI-Involvierung. Weil diese Handlung war sehr verzahnt mit dem FBI. Es war sehr präsent und er als ja, in seiner Leitungsfunktion eben auch sehr präsent. Und da finde ich, ist quasi der Höhepunkt Blacks. Während dieser Zeit Kiers im Krankenhaus. Und da musste er eben auch koordinieren, als auch Kamel nachher kam, ihn als Fahrer ausgewählt hat und diese ganzen kleinen Transporter, genauso wie Jin auf der anderen Seite koordiniert hat, war eben Black, der auf der anderen Seite mehr oder weniger koordiniert hat. Natürlich war auch Conan und Akais Intelligenz gefragt, denn die haben ja auch ein paar Dinge gemacht, von denen Black nicht wusste. Aber das war eben sein Höhepunkt. Und dann kam Akais Tod. Tja, eine Zäsur, wenn man will, denn ab da an rückte das FBI in den Hintergrund. Wir werden das jetzt mal diskutieren, welche Bedeutung er eigentlich hat und wie sich das eigentlich entwickelt hat. Also ich finde eben, seit dieser Handlung rund im Krankenhaus war eben nur eine Nebenfigur. Also man sieht da halt immer, wenn überhaupt, vielleicht mal mit Jody Starling oder André Kabel. Ja, eure Meinung. Ich finde aber auch, dass er schon während des Organisationsfalls damals, wo er die Fäden im Hintergrund gezogen hat, schon, wie gesagt, im Hintergrund stand und gar nicht mehr im Vordergrund, denn da ging es ja viel mehr um Akai, um Kehr, um andere Charaktere, aber hauptsächlich nicht um ihn. Das hatte ich nicht das Gefühl. Immerhin war er im Band 57 im Schlüsselloch. Ja, der Schlüsselloch, ja. Aber sein größter Auftritt war für mich immer noch der Panda-Fall, ganz am Anfang, so wie bei Kier. Da ist er auf jeden Fall sehr zentriert, das stimmt. Der große Auftritt, und danach ging es so langsam bergab, bis es dann nochmal so ein kurzes Aufleben gab, eben als Organisationsfigur im Hintergrund, als Drahtzieher bei dem Organisationsfall. Und seitdem dümpelt er auch ein bisschen im Nirvana herum, zwischen Gut und Böse. Naja. Ja, also im übertragenen Sinn, ja. Ja, aber auch nur so. Aber entsprechend seiner Funktion, da er ja doch eine diese Leitungsfunktion hat und koordiniert und nicht unbedingt derjenige ist, der Agent, der sich auf die Bösewichte wirft, kann man das doch als Höhepunkt sehen. Weil er hat da meistens natürlich Screentime, weil ja der ganze Fall im Krankenhaus sich natürlich über ein paar Bände zieht. Ja, also ich würde mich da Clemens auch anschließen. Also ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass er dann wirklich im Krankenhausfall sozusagen seinen größten Auftritt hat. Weil er da halt auch, ja, also ich habe ihn da so ein bisschen als Chef des FBIs wahrgenommen. So, dass er da der Mann war, der sozusagen alles organisiert hat und die anderen haben halt das, was er gesagt hat, ausgeführt. Also Kier hätte nicht ohne ihn versteckt werden können, denn er hat ja schließlich diese Unterkunft besorgt im Heilo-Zentralklinikum, da er ja den Leiter kennt. Na gut, also Moment mal. Ist doch egal, ob er den Leiter kennt oder nicht. Wenn das FBI sagt, da kommt jetzt ein Patient rein, dann kommt er da rein. Aber das ist Japan. Das FBI ermittelt ja verdeckt in Japan. Das ist sehr schwierig, also da war es doch von Vorteil, dass sie den Herrn kannten und sie versteckt unterbringen konnten. Also die Beziehung hat schon eine bedeutende Rolle gespielt. Also ich glaube nicht, dass sie in jedem x-beliebigen Krankenhaus dann so eine Nummer abziehen könnten. Ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle, denn dadurch konnten sie ja Kier nicht so einfach verlegen. So war das doch. Stimmt. Ja, also weiterhin der Drahtzieher. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch in Zukunft mal wieder eine größere Rolle einnimmt. Allerdings auch nur dann, wenn es auch mal wieder so ein Aufeinandertreffen zwischen mehreren Charakteren gibt und nicht wieder nur, keine Ahnung, Bourbon auf Conan. Also A und B reicht nicht für James Black, ne? Nee, da brauchte man auch wieder diese FBI-Sache. Also das FBI muss wieder im Vordergrund sein, ja, weil er ist das FBI. Da muss Kane wieder reinkommen, da müssen alle da sein. Auch die Namenlosen, die nur rumstehen, die müssen alle da sein. Sonst taucht James Black gar nicht auf. Du meinst dieser Dunkelhäutige und der Blonde mit den langen Haaren? Nee, nicht alle außer denen. Die große Frage ist ja natürlich noch, warum der denn so verdrängt wurde. Einerseits, wie gerade eben gesagt wurde, dass es keine großen Aufeinandertreffen mehr gibt momentan. Außer natürlich im Mystery Train, aber es war natürlich eine andere Situation. Und was ich nochmal in den Raum werfen möchte, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht an der Beziehung zwischen Jody und Akai liegt. Dass jetzt eben Jody, nachdem sie ja auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, jetzt wieder stärker ins Zentrum gerät, dadurch, dass sie eben so eine starke Beziehung zu Shuichi Akai hatte und der eben tot ist und jetzt ihre Gefühle zum Ausdruck kommen sollen und James Black, der da gefühlskalt ist, dass das nicht so wirklich interessiert. Oder er weiß eben viel. Kann auch sein. Er hat ihn als letztes gesehen, Shuichi Akai, bevor der zum Raya Bergpass gefahren ist. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ich glaube, er hat ein bedeutendes Wissen über die Vergangenheit verschiedener Charaktere. Er ist ja nicht mehr der Jüngste und kennt sich da ein bisschen aus. Und vielleicht in späteren Rückblicken sehen wir dann auch James Black. Muss nicht sein, aber dann kommt etwas zutage, was er schon lange wusste, nur wir Leser eben nicht wussten. Zum Beispiel über Sera, über ihre Vergangenheit. Ist halt die Vermutung, da weiß er was, auf jeden Fall, ja. Genau, weil er sie eben als Mädchen identifizieren konnte und weil sie eben auch mutmaßlich irgendeine Beziehung auch zu vielleicht Akai hat. Da er mehr über die Familien seiner Agenten Bescheid weiß, ne? Also, oder generell vielleicht über seine, als er noch in den Vereinigten Staaten unterwegs war. Und was ich noch hinzufügen wollte, er hat ja, glaube ich, bisher keinen Kontakt zu Bourbon oder Namakai gehabt. Also hatte keinen. Und auch keinen direkten Kontakt zu Wermut oder anderen Organisationsmitgliedern. Nee, weil er so im Hintergrund ist. Genau, ja. Er ist eben nicht dieser so offensiv unterwegs. Kann er ja gar nicht, er will ja nur... Genau, ist gar nicht sein Job. Aber... So wie Anokata. Einfach im Hintergrund sein und gut ist. Ja, und gut ist. Das ist dieses Konzept. So sind die halt nur aufgestellt. Nur Anokata schafft es ja immer noch zu begeistern. Ja, also ja. Mehr als James Blatton. Okay. Hilfe, Hilfe. Ich spüre schon, wie alle auf mich einschlagen. Weil man nicht weiß, wer Anokata ist, schätze ich mal. Wenn es eine und dieselbe Person ist, dann musst du dich revidieren, Kevin. Ja, da reden wir nochmal drüber, wenn es dann soweit kommt, ja, versprochen. In 30 Bänden vielleicht, ja. Ja, jedenfalls ist James Black der Organisation namentlich bekannt, wahrscheinlich durch Wermuts Arbeit. Sie hat ja sicher schon in den Vereinigten Staaten oder spätestens in Japan, als sie die Akten rund um Kogoromoris Fälle da herausgeholt hat oder die FBI oder die Wohnung der FBI-Agenten herausgefunden hat. Spätestens dann kannte sie ihn, denn sie haben ihm ja einen Blumentopf an ihn adressiert mit der Bombe drin. Und und deswegen kennen sie ihn ja, namentlich zumindest. Und ich bin mir sicher, dass daher aufgrund seines Wissens und seiner Vernetzung in bestimmter Handlung, dass da noch einiges herauskommen wird. Ich heiße nicht, dass er plötzlich zum Hauptcharakter wird. Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Gut, mit Hauptcharakter habe ich jetzt völlig übertrieben, aber ich meine, dass er auch überhaupt zentriert wird. Muss nicht sein, wenn dann vielleicht in einem Fall höchstens. Genau, wie er sagte, denke ich, wird er da auch wieder in der normalen Konstellation mit seinen FBI-Untergebenen und einem großen Fall wieder in einer Konfrontation erscheinen. Und vielleicht hoffentlich sehen wir ihn dann in einer Rückblende, wo wir dann ein bisschen erfahren... Eine Rückblende. Genau. Das wäre ja schon ziemlich viel, ja. Rückblenden gibt es ja sehr, sehr selten. Ja. Ja, aber, es stehen natürlich auch manchmal wieder welche an, ne? Gerade weil sie jetzt so selten geworden sind. Ja, wir erinnern sowieso. Uns ja gerade an die Rückblenden bei Wermut und Jody, ne? Starlink. Ja, und auch bei Sera fehlt ja noch einige. Genau. Und vielleicht kann man da James Black irgendwo unterbringen. Das wäre so die Hoffnung. Also mal sehen. Ja, gut. Soweit zu den fünf Charakteren. Kir, Eske, James Black, Jin und Wodka. Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich gerne noch von euch wissen, welchen Charakter ihr denn als nächstes bei euch auf der Liste habt, wen ihr euch am meisten zurückwünscht in die Handlung. Was glaubt ihr denn? Wer kommt zuerst zurück? Aber Moment, mit zurück meint man doch eher richtig zurück. Also nicht nur so ein Auftritt, ich sitze mal im Auto und telefoniere mit irgendeiner Person. Wieder in den Hauptvordergrund treten. Also ich finde auch ein Telefonat mit Eske Hondo wäre schon eine Rückkehr. Das wäre eine Rückkehr okay, bei ihm, ja. Aber bei Jin nicht. Nee, bei Jin nicht. Aber ich muss mal profilieren, weil Eske ist ja nun wirklich... Weg. Genau, bei ihm wäre es gültig. Ich finde schon, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass Aoyama Kir weiterhin im Untergrund lassen wird, dass die nicht ans Tageslicht tritt. Weil ja Aoyama so ungerne etwas aus der Organisation zeigt. Ja, nee, weil sie erstmal jetzt weg ist. Sie ist da in der Organisation und tschüss. So, ja. Genauso mit Eske, der ist jetzt auch ist weg. In Amerika diese ganze, und tschüss. Diese ganze Kir-Arc ist erstmal in Hintergrund gedrängt worden jetzt. Ja, nee, die ist abgeschlossen. Ja, genau, abgeschlossen. Aber auch nicht mehr handlungsrelevant jetzt für die aktuellen Geschehnisse. Abgeschlossen eben, genau. Bei Gin und Wodka könnte ich es mir, wie du schon sagtest, Kevin, auch recht gut vorstellen, dass mal wieder was Großes kommt, dass der Hauptbösewicht mal wieder einen guten Auftritt bekommt. Ist aber auch sehr unwahrscheinlich, finde ich. Ja, aber das würde er als alle anderen. Aber ja, stimmt schon. Ja, sollte er wieder als dominierender Personalchef auftreten, dann würde er nur erfolgreich, also richtig gut ankommen, wenn er dann Bourbon und Kir rausschmeißen würde. Also ich finde, Jin würde schon gut ankommen, wenn er endlich mal wieder jemanden eine Waffe an den Kopf halten würde, oder? Das wäre doch schon wieder, wow, Jin, er macht was. Aber er sollte mal dann Akai auch, sollte Akai noch leben bedrohlich werden oder sonstigen guten Menschen. Also nicht nur am Ende dann wieder sich geschlagen geben müssten und dann mit dem Porsche schnell abhauen. Nee, er muss mal wieder einen richtig guten Auftritt bekommen, wo er auch zeigen kann, was er drauf hat. Ja, sind wir uns da ja einig, oder? Also Jin zuerst, aber ich denke, wenn ein guter Auftritt von Jin, wenn man den will, dann nur in Verbindung mit Akai. Wobei, ich stelle natürlich James Black vor Jin. Weil du es dir wünschst oder weil du es glaubst. Nee, weil ich es für sehr wahrscheinlich halte und mir wünsche, genau. Wahrscheinlich eher, weil es dir wünscht und dann glaubst du es, weil du es dir wünschst. Aber gut, das ist psychologisch gut durchschaut, Philipp, ich muss sagen. Aber ja, ich denke, ich kann da doch unterscheiden. Ihr dürft gerne in den Kommentaren diskutieren, welcher Charakter denn wohl als nächstes wieder auftreten wird. Ob es denn Jin ist oder ob er falsch liegt und vielleicht doch Wodka zuerst da ist. Kann oder James Black, um ihn nochmal zu nennen. Oder James Black. Ja, oder? Ich würde sagen, wenn ihr für Jin, Wodka, James Black ist, Gehonso oder Kier seid, Daumen hoch. Genau, du hast es schon angesprochen, dann gehe ich mal direkt über zu den Verweisen. Danke. Beginne da mit unserem YouTube-Kanal, wo ihr diesen Podcast vielleicht sogar hört. Auf youtube.com/connennews. Da gibt es jetzt alle unsere aktuellen Podcasts zu finden. Gerne mal reinschauen und reinhören. Alternativ könnt ihr den Podcast auch hören auf connennews.org, unseren Newsblog. Wir haben noch ein Forum, wo ihr auch gerne diskutieren könnt, connenforum.org. Noch ein Wiki haben wir, connenwiki.org, eine Facebook-Seite, facebook.com/connennews, twitter.com/connennews ist unser Twitter-Account. Wir sind auch auf iTunes zu finden, dort als Connencast oder auch wenn ihr Connennews sucht, gerne abonnieren und reinhören. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Huhu, tschalle. Ja, macht's gut und lasst uns gemeinsam in den nächsten Monaten hoffentlich mal wieder ein Comeback erleben. Ja, lange nicht gesehen, aber ich denke, man hört sich wieder. Und vielleicht hören wir auch uns wieder in einem zweiten Teil der vergessenen Charaktere. Bis dahin, auf Wiederhören. Und bleibt sicher. Schluss, oder, Clemens? Jetzt ist er wieder weg. Keiner mehr da. Schnell weg hier, endlich vorbei, dieser Podcast. Ja. 11 mit Shuiji Akai geliefert, der ihn ja abgeschossen hat aus so und so viel Metern Entfernung. Aber heißt das nicht eher angeschossen? Was hatte ich gesagt? Ja, angeschossen. Abgeschossen, ja. Abgeknallt. Wir beziehen nur Fanäußerungen. Genau. Ja, das war ein Zitat. Das war ein Zitat, ne? Ja, okay, cool. Tja, wir müssen ihn gerne mitnehmen. Ja, ja.